Leute, ihr habt Dreck. Meine Stimme auf dem Track ist wie 13 auf Freitag. Lines an der Wand verbannen Evils wie ein 13 Geister. Ihr kleinen Scheißer, ich bin mit keinem vergleichbar. Plattenladen im Kopf, ihr Schmockschwall, Scheibenkleister. Durch Elektrorotz infizierte, zappelnde Teile Schmeißer. Ihr seid durch wie Sven Fate von der ganzen Feierreimer. Euer Erfolg künstlich erzeugt wie der von Zeitgeist war. Die Szene sowas von verschreibt, weshalb ich Westnus beitrag. Bring Raps in den Cypher, Digga, das Lab's meine Heimat. Fate hat er die Mode Carpet direkt in meinen Stein. Heute ist jeder Artist, alle Spangen im Dreier. Leider gestattet der globale Knast uns kein Feiger. Rap-Fans auf Arm, eine Platte wie das Kommen des Heilands. Ich ruf T.O.N.Y. an, er sagt: Ich rette die Szene mit 7 Strophen, jedes bitte ich helf mal. Diese möchte gern Philosophen, sind nur Touristen in meinem Weltall. Touristen im Weltall, wir haben nichts zu melden. Geh euch nicht in Gott, weil das Attentat ist uns selten. Weil wir beim Satzbau stehen seit 10.000 Jahren in Felsen. Leute, schaltet ein, so eine behinderte Scharade. Agendas wie Mars Planet, seid größer als Gott. Doch euer Imperium geht baden wie das der Römer. Ich weiß doch, dass ihr Puppets der Elite seid. Beitet Horst Köhler, ihr Schmocks. Keine Killer, ihr habt den Pennern aus Versehen tödlich geboxt. Eure Glocken müssen euch aus der Scheiße holen wie Verona Franjo. Folgt dem Prinzip, den gar nicht so step in den Ring, so wie Banjo. Euer Style macht Leute sick wie 810 von Monsanto. Shit, ich hab keinen Respekt für NWO-Representantos. Vote to Slap und schickt die Toys in der S-Bahn nach Pankow. Hand hoch, wer ist dafür, dass ich ne Platte mach? Schön, dank yo. Mein Vorbild Pack, euer Roy Black und Roberto Blanco. Hand hoch, wer denkt noch, die drücken wie Sonderschuhband, yo. Ich bleib lässig wie Django, wer ist der cooleste Macker im Westen? Rapper fangen an, daran ihre Hirn gefickte Kacke zu messen. Ich rotier auf 33,3, sag's 8, 9 und dann 11 mal Schleims. Ihr seid mit Touristen in meinem Weltall. Touristen im Weltall, ihr habt nichts zu melden. Geh euch durch den Kopf, wenn einer sagt, gut, da hat es im Selten. Eure Rhymes abmacht, stehen seit 10.000 Jahren im Felsen. Leute, schaltet an, so eine behinderte Scharade im Selten. Ich bin nicht wie ihr da, ich lauf der Herde nicht nach. Ihr denkt an 2012, ich auch an die Erde danach. Daran, wie viele Schiebel das Beast lieben werden danach. Die New World Order ist wahr, aber die Rapper werden nicht wahr. Rhyme über'n Riesen auf dem Blech, keine Message am Start. Mir ist schlecht, ihr Feuchtgebietsphilologen, wer hat die Klassenbars hier? Kommt zu uns live spitten, wir machen die heftigsten Partys. Na, vielleicht seid ihr vom CIA wie Jefferson Darcy. Das sind die letzten Tage von halbstarken in Alpha-Jacken. Die reichen Studis vor den Arkaden ihre Patte absmacken. Hey, Macker, geh kacken, ihr bringt den Verruf, was ich hier nicht liebe. Ihr seid mindestens so macho wie der Ledertyp von Village People, wenn ihr sagt. Meint ihr nicht die Beats, die ihr verwohnst, wenn ihr sagt? Meint ihr, wenn euer Label euch bumst, ihr meint, ey, oh, du bleibst doch sonst nicht so, ich sag, yo, das ist cool. Probier's doch einfach selbst mal, Touristen in meinem Weltall. Touristen im Weltall, ihr habt nichts zu melden. Geh euch durch den Kopf, wenn das Attentat ist uns selten. Eure Rhymes abmacht, stehen seit 10.000 Jahren im Felsen. Leute, schaltet ein, so eine behinderte Scharade.